sah nur einige Damen. Niemand wollte es glauben, wie konnte das passieren, dass Weiße einen Juden adoptieren. Das letzte war nach Auschwitz. Arbeit war frei. Aus!